Er war der zielbewussteste unter unseren Kaisern im Mittelalter. Alle Grenzen des Reiches hat er umspannt. Er war im Norden, Westen, Süden und Osten, um seines Amtes zu walten. Im äußersten Nordwesten ist er gestorben. Jedoch ein Stück des Reichsgebietes hat der König geopfert. Er trat Schleswig, die Mark zwischen Eider und Schlei, an Dänemark ab und erwarb damit die Freundschaft des mächtigen Kanut, dessen Tochter die Gattin des Kaisersohnes wurde, da die Werbung um eine byzantinische Prinzessin misslang. Mit der deutschen Besiedlung Jütlands aber war es künftig vorbei. Wer sich blenden lässt von den Zeichen des Glanzes, von der sittlichen Reinheit einer Persönlichkeit, wer bloß ein Auge hat für die äußere Machtausdehnung, mag Heinrich III., Konrads Nachfolger und Sohn, 1039 bis 1056, für einen der besten deutschen Kaiser, ja den besten halten. Folgen wir aber seinen Taten im Einzelnen, müssen wir in ihm eine der verhängnisvollsten Gestalten unserer Geschichte erblicken. Als Persönlichkeit ist er lauter wie keiner neben ihm. Durch Bischof Bohn von Augsburg fein gebildet, versteht er die geistigen Bewegungen der Zeit, ist gelegentlich ihr Führer und ihre anerkannte Autorität. Aber seine Vergeistigung und seine begeisterte Hingabe an die Kirchenreform nehmen ihm das Auge für die staatsmännischen Notwendigkeiten eines deutschen Königs. Er ist ein verstärktes Gegenstück zu dem heiligen Heinrich. Als beim Reichsumritt zu Ingelheim Aribert von Mailand vor ihm erscheint, nimmt er ihn in Frieden auf. Heinrich muss gegen die Böhmen. Der tüchtige Bretislav hat sich gegen Polen gewendet, das seit dem Tod Mieszkos 1034 durch Thronkämpfe zerrüttet ist. Er hat Posen, Gnesen und Krakau erobert und die Reste des heiligen Adalbert 1039 nach Prag gebracht. Er will die kirchliche Unabhängigkeit von Deutschland, aber Heinrich greift durch. Nach einem Misserfolg im Bayerischen Wald 1041 stoßen ein Jahr darauf drei Heere gegen den Tschechen vor. Dieser muss die deutsche Lehenshoheit anerkennen, das den Polen geraubte Land mit Ausnahme von Schlesien zurückgeben, an Österreich einen Landstrich südlich der Thaya abtreten. Auf dem Regensburger Tag, da Bratislav huldigt, erscheint der Ungarnkönig Peter landesflüchtig und hilfeflehend. Er bittet den deutschen König fußfällig um Wiedereinsetzung in sein Land, da ihn eine heidnische Reaktion unter Awa gestürzt hat. Heinrich gewährt die erbetene Hilfe und dringt, von Bretislav unterstützt, bis zur Gran vor. Im folgenden Jahre müssen sich die Magyaren nach neuerlichem Kampfe zur Anerkennung der deutschen Oberhoheit, Tributzahlung und Abtretung eines Grenzstriches bis zur Leitha und March an die Ostmark verpflichten. Als dann aber die Durchführung verweigert wird, zieht Heinrich 1044 neuerdings nach dem Südosten und erringt mit seinen bloß 6000 schwer gerüsteten Reitern, es sind seine Königsmannen, das bayerisch-österreichische Aufgebot und böhmische Hilfstruppen, bei Menfö einen so glänzenden Sieg, dass er Peter Orseoli als deutschen Vasall nach Stuhlweißenburg führen kann. Aber wird hingerichtet. In Ungarn wird das deutsche, das bayerische Recht eingeführt, der König erhält eine deutsche Leibgarde. Nach seiner feierlichen Belehnung 1045 schenkt der Ungarn seinem Lehensherrn eine vergoldete Lanze, das Königskleinod. Heinrich aber übersendet das teuer genug erkaufte Siegeszeichen dem Papste. In Rom ist es später sehr geschickt verwertet worden. Schon ein Jahr nach seiner Huldigung in Gran wird Peter gestürzt und geblendet, 7 ungarische Bischöfe werden ermordet. Den neuen König, der die deutsche Oberhoheit anerkennen will, lehnt Heinrich ab, kann aber nicht einschreiten, da er anders beschäftigt ist. Ohne Erfolg erneuert Gepard von Regensburg 1050 den Krieg. Man muss froh sein, dass die alte Hunnenburg, Hainburg an der Donau, behauptet werden kann. Der Kaiser selbst erleidet 1051 mit einem sehr starken Heer, über den Semmering und Steiermark vorgehend, durch die Ungunst des Geländes und lang andauernde Regengüsse, vor allem aber durch die schlechte Verpflegung des Heeres, einen Misserfolg. Die Ungarn können zahlreiche Gefangene machen. 1052 ist der Kaiser eben daran, Pressburg zu belagern, als er sich durch Papst Leo bewegen lässt, den winkenden Erfolg aus der Hand zu geben. Als der Ungarnkönig in Tribur um Frieden bittet, auch zur Anerkennung der deutschen Oberhoheit bereit ist, hintertreibt der eben abgesetzte Herzog Konrad von Bayern, der zu den Magyaren geflüchtet ist, den Abschluss der Vereinbarung, und der Krieg, an den der Kaiser so viele Mühe gewendet, kommt zu seinen Lebzeiten zu keinem gedeihlichen Ende. Damit aber sind wir weit vorausgeeilt. Gibt es denn wieder einen Herzog von Bayern, wodurch Heinrich die Herzogtümer in seiner Hand vereinigt? Leider hat Heinrich mit der klugen Herzogspolitik seines Vaters gebrochen. Er gab 1042 Bayern an Heinrich von Lützelburg, nach dessen Tod aber an Konrad, den Enkel der Mathilde, der Schwester Ottos III. Auch Schwaben ist 1045 aus der Hand des Königs geglitten. Er hat es an den lothringischen Pfalzgrafen Otto von Schweinfurt gegeben, 1047 auch Kärnten an Welf den III. Weiterverliehen. Mit alledem aber hat er sich doch keine Freunde gewonnen. Ihm fehlt die glückliche, ruhige Art seines Vaters, der trotz seiner Härte und Strenge die Großen viel mehr zu gewinnen verstand. Heinrich steht sittlich über allen, mit dem er zu schaffen hat. Aber seine Größe ist einsam, weltabgewandt. Er vergreift sich in der Wahl der Personen, da er die Menschen nicht kennt. Seine kloniazensische Art stößt die Großen ab. Er weicht, obwohl er selber die Investitur übt, bei religiös begründetem Widerspruch zurück. Er erlässt dem Erzbischof Halinard von Lyon den Treueid, als dieser ihn 1046 als den Geboten Christi widersprechend weigert. Er vermeidet Simonie und verzichtet auf die Zahlungen, die der Kasse des Königs so sehr zugutekommen. Er verleiht auch nicht mehr Gruppen von Reichslehen an die einzelnen Kirchenfürsten und sucht diese, die unter Aribo eine so prächtige Stütze gewesen, der Reform zu gewinnen. Seine Ehe mit der Prinzessin Agnes von Poitou, der Tochter Wilhelm des VII. Von Aquitanien, bestärkt ihn in alledem. Die schwärmerische Südfranzösin ist ganz unter dem Einfluss der Reform aufgewachsen, die es erreicht hatte, dass in dem durch Fehden wild zerrüsteten Frankreich wenigstens die Tage vom Mittwoch bis Montag jeder Woche im Namen Gottes vom Bürgerkrieg freigehalten werden. Es ist der Gottesfrieden, den Heinrich in Burgund kennenlernt. Kurz nach seiner Eheschließung mit der sanften und frommen Agnes spricht der Kaiser am Gründonnerstag 1043 in der Konstanzer Kirche von der Kanzel herab die Worte des Friedens. Er verkündigt denen, die an ihn gefrevelt, Verzeihung und Erlassung des Königsbannes und fordert die Schwaben auf, ein Gleiches zu tun. Ähnlich zu Weihnachten in Trier vor den Lothringern, ähnlich auf dem Siegesfelde von Menfel in Ungarn. Gewiss muss dieses Vorgehen des Herrschers zunächst hinreißend gewirkt haben. Dann wird es Kopfschütteln gegeben haben und der von Konrad so geförderte, streitbare niedere Adel muss sich geduckt und gedrückt vorgekommen sein, denn die gelegentlichen Fehden waren ja sein Lebenselement.